Erster dann kommt Michael. Er ist ein großer Engel und schützt dein Volk. Es wird eine sehr schwere Zeit sein. Aber Gott rettet alle Menschen, die in seinem Buch stehen. Zweiter, viele Tote werden wieder aufwachen. Einige leben dann für immer bei Gott. Andere Menschen haben für immer Schande. Dritter, die klugen Menschen werden hell leuchten. Sie zeigen anderen Menschen den richtigen Weg. Sie leuchten wie die Sterne für immer. Vierter, Daniel, schließe dieses Buch jetzt zu. Halte die Worte bis zum Ende geheim. Viele Menschen werden suchen und mehr lernen. Fünfter, ich sah zwei andere Engel. Einer stand an diesem Ufer vom Fluss. Der andere stand am anderen Ufer. Sechster, ein Engel fragte den Mann in Leinenkleidung. Dieser Mann stand über dem Wasser. Der Engel fragte, wann enden diese Wunder? Siebter, der Mann in Leinen hob seine Hände zum Himmel. Er schwor bei dem Gott, der ewig lebt. Es dauert eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Dann ist alles fertig. Achter, ich hörte das, aber ich verstand es nicht. Ich fragte, mein Herr, was passiert am Ende? Neunter, er sagte, geh jetzt, Daniel. Die Worte bleiben bis zum Ende geheim und verschlossen. Zehnter, viele Menschen werden rein und gut. Aber böse Menschen tun weiter böse Dinge. Nur die klugen Menschen werden es verstehen. Elfter, die täglichen Opfer hören auf. Dann stellt man ein schreckliches Ding auf. Das dauert 1290 Tage. Zwölfter, ein Mensch ist glücklich, wenn er wartet. Er muss 1335 Tage warten. Dreizehnter, du aber geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst ausruhen. Am Ende der Zeit wirst du wieder aufstehen.